Hallo, guten Morgen zum Podcast der Wien Gedanken. Heute meldet sich mal wieder euer Roman zu Wort, denn ich muss mich gleich mal entschuldigen, denn letzte Woche konnte ich leider keinen Podcast machen. Ich hatte nämlich ein bisschen Matura-Stress, Schulstress. Ich habe unbedingt für die Betriebswirtschaft Schularbeit lernen müssen, habe ich auch gemacht, und da hatte ich keine Zeit mehr, dass ich einen Podcast mache. Tut mir auch riesig leid, aber das könnte jetzt öfter passieren, denn die Matura steht ins Haus und das bedeutet Stress. Tja, heute habe ich noch eine Landmaschinentechnikprüfung, für die werde ich jetzt anschließend auch noch ein bisschen büffeln, denn es ist 5 Uhr morgens. Denn ich wollte mir gestern unbedingt noch das Champions League Spiel anschauen und deswegen habe ich mir gedacht, ja, mache ich den Podcast eben morgen früh, das wird noch früh genug sein, das wird schon hinhauen. Gut. Was wollte ich euch heute eigentlich sagen? Ich wollte euch sagen, dass ich gekocht habe. Jawohl, ein Mann hat gekocht. Und zwar am Sonntag. Ich erzähle euch erstmal, wie es dazu gekommen ist. Samstags zu Hause diskutierte ich mit meiner Mama, mit meiner Mutter darüber, was es sonntags mittags geben sollte. Wie ihr sicher schon alle wisst, faste ich ja. Und mein Vater auch. Und die Freundin meines Bruders. Ja, das ist so ein Tick ausgegangen von meinem Vater und jetzt probieren das alle. Also 40 Tage kein Fleisch essen. Und jetzt steht die Mama eben vor dem Riesenproblem, dass sie ja ein, ebenso wie ich, ein Leo Steakhouse ist, also ein Fleischtiger, aber noch etwas ausgeprägter als ich. Ja, wir haben ja selbst auch ein paar Schweine zu Hause für die eigene Verwendung und das eigene Schweinefleisch ist ja riesenlecker. Und jetzt ist sie nicht so die große Köchin, wenn es ums vegetarische Essen geht. Naja, und sie hatte eben keinen wirklich guten Einfall und ich wollte am Sonntag etwas Richtiges essen, etwas Gutes essen und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich einmal selber kochen sollte. Hatte auch gleich eine gute Idee, was ich kochen würde und so kam es eben dazu, dass ich sonntags für 7 Leute ein 4-gängiges Menü kochte. Es hat doch lecker geschmeckt, hat alles sehr toll hingehauen und ja, alle waren sehr zufrieden und happy und glücklich und haben mich alle gelobt, wie gut, dass ich koche. Und die Mama hat gleich gesagt, das können wir ruhig öfter machen. Tja, vielleicht ein andermal. Aber es hat mich gefreut, dass es der Family geschmeckt hat und vielleicht dringe ich mich ja wieder mal durch. Wenn ihr wissen wollt, was es gegeben hat, schaut einfach auf podcast.safen.at. Dort werde ich euch das Menü reinstellen, also den Plan, und auch 2 Fotos dazu. Jo, also, soll ich nochmal was kurz über das Wetter sagen? Ja, ganz kurz. Also hier im Ennstal hat es heute mal die ganze Nacht geregnet. Naja, wenigstens hat es nicht geschneit. Also wenn ich so rausschaue auf der Terrasse, da liegt noch immer Schnee. Das ist ja schrecklich, oder? Aber irgendwann kommt der Frühling bestimmt. Heuer etwas getrübt durch den Matura-Stress, aber das wird ja schon mal werden. Irgendwann werde ich die Matura sicher in der Tasche haben. Ja, ich werde es euch wissen lassen. Gut, also am Freitag mache ich auch einen Podcast. Und ich hoffe, dass ich dann am Freitag etwas mehr Zeit finden werde für den Podcast. Denn am Donnerstag habe ich Englischschularbeit, also morgen. Ja, aber Englisch ist für mich ja kein Problem. Also, wir hören uns dann wieder am Freitag. Bis dann, ciao.